schreiben. Was band mich noch in deiner Nähe? Warum lass ich dich nicht allein? Und fliehe fort. Zu Haus logst du mir nicht von deinen wilden Schloss aus. Die Untat habest du verüben sehen. Mit eigenem Aug, wie Elsa selbst dem Bruder im Weiher dort entrein. Und strecktest du mein stolzes Herz durch die Weissagung nicht. Alt für Rathot, alter Fürstenstall. In Brabant erwuchst du so mich nicht von Elses Hand der Reinen abzusehen und dich zum Weib zu nehmen, weil du Rathots letzter Spross. Gericht, Gott, ich darf hier erschlagen. Zur Seite mir, ich will. Thank you. Thank you. Thank you. No! Schlecht, schlecht, schlecht, schlecht, schlecht. Kraft. Lass mich das kleinste Glied nur entreißen, des Fingers Spitze, und ich schwöre dir, was er dir hält, soll Scheidung vor dir sehen. Ihr Kreuz soll dir von hinten gehen.